Die Sportler der DVRK, die an dem ost- und südostasiatischen Turnier um den Pokal der Internationalen Handballföderation teilgenommen hatten, kamen am 27. Juli mit dem Zug heim. Beim Turnier, das vom 20. bis zum 24. Juli in Hongkong, China stattfand, errangen die Männer- und Frauenmannschaften der DVRK jeweils den ersten Platz und die Goldmedaillen. Frau Choi Bong-im und Herr Lee Kyung-sung, die herausragende Leistungen vollbrachten, bekamen Bestspielerpreis.